verrannt und dann verkeilt. Trägst es rum und fühlst dich ganz allein. Warum machst du dich so klein? Frisst es alles in dich rein. Ich erkenn dich nicht. Fühlst dich, als ob du im Gefängnis bist. Stehst vor nem Berg und siehst das Ende. Hast du vergessen, wer du bist? Du warst mal Optimist. Bist du okay? Oder sind das in deinen Augen etwa Tränen? Bist du zu stolz und hast dich deshalb weggedreht? Ich kam zurück und hab von Weitem schon gesehen, dass du dich quälst. Sag, bist du okay? Oder sind das in deinen Augen etwa Tränen? Bist du zu stolz und hast dich deshalb weggedreht? Ich kam zurück und hab von Weitem schon gesehen, dass du dich quälst. Sag, bist du okay? Merkst du nicht, dass jeder deiner Freunde weiß, wie schwer das ist, dass sich jeden Tag betäuben gefährlich ist und dass ich dich vermiss, wie du wirklich bist? Ich halte dich fest, ich bleib bei dir, wenn du mich lässt. Vielleicht bist du grad zu verletzt, hast die Gefühle gut versteckt, dass keiner sie entdeckt. Bist du okay? Oder sind das in deinen Augen etwa Tränen? Bist du zu stolz und hast dich deshalb weggedreht? Ich kam zurück und hab von Weitem schon gesehen, dass du dich quälst. Sag, bist du okay? Oder sind das in deinen Augen etwa Tränen? Bist du zu stolz und hast dich deshalb weggedreht? Ich kam zurück und hab von Weitem schon gesehen, quälst. Bist du okay? Oder sind das in deinen Augen etwa Tränen? Bist du zu stolz und hast dich deshalb weggedreht? Ich kam zurück und hab von Weitem schon gesehen, dass du dich quälst. Sag, bist du okay? Okay.